Deutschlandfunk Soundcheck. Nach wie vor das Thema zwischen Plagiat und eigenen Vorstellungen, Bands, die Depeche Mode kopieren. Am Mikrofon ist Thomas.